Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 122. Der kurze Jahresrückblick mit anschließendem Schrottwichteln. Alles muss raus. 2022 ist quasi vorbei, gleich noch etwas raklettieren und gegen Mitternacht Fremdgeböller hören. Dann ist das Jahr Geschichte. Wieder eins. Wer weiß, wie viele noch bleiben. Aber sicher ist, es werden weniger kommen, als ich bereits hatte. Rückblickend habe ich weniger geschafft, als ich dieses Jahr schaffen wollte. Viel vorgenommen, nix gemacht. Wir haben die Küchenoberschränke höher gehängt und die Dunstabzugshaube getauscht. Diverse kieferchirurgische Maßnahmen haben den Grundstein für den neuen Zahn gelegt, den ich voraussichtlich im kommenden Februar erhalten werde. Die PV-Anlage ist seit Juni auf dem Dach, aber weder Speicher noch Wechselrichter sind verfügbar. Ich habe bei den tapferen Tackerhackern mitgespielt und bin Crewmitglied geworden. Har har, Gefahr! Wir haben uns neue Gartenmöbel gekauft und ich habe den Drohnenführerschein gemacht. Drohne geflogen habe ich seitdem nur zweimal. Auch die angeschafften Pedelecs wurden kaum bewegt. Dafür habe ich mir einen fanfiktionalen Nebenstrang zu den Tackerhackern ausgedacht. Und während ich Stunden damit verbrachte, in Mikrofone zu sprechen, übernahmen unbemerkt Nagerpopulation um Nagerpopulation unser Grundstück und Haus. Der Nager an der Hauswand, die ältere Hörerschaft erinnert sich. Ich wollte die Wand mit Bitumen streichen, dort, wo das Styropor gelitten hat, neu isolieren und den Aushub anschütten. Wollte. Offenbar haben sich jetzt Mäuse einen Zugang zwischen zwei Bordsteinen geschaffen. Vielleicht werde ich die Bordsteine wegreißen und weiter aufwerfen müssen. Im Haus der alten Dame wohnen seit neuestem Mäuse im Rollokasten des Wohnzimmers. Öffnen möchte ich den nur ungern, wer weiß, wie viele Mäuse dann ins Wohnzimmer fallen. Vergrämungsmaßnahmen laufen. Auch die Maus im Keller wurde noch nicht gefunden. Zudem scheint sie alle Fallen umgehen zu können. Offenbar haben wir Pinky und Brain als Nachbarn. Das macht mich fertig. Vorerst auf Eis liegen zudem die Carport-Pläne. Das kommt davon, wenn man bautechnisch nicht mal eben was von der Stange haben will. Heutzutage kostet in Deutschland ein größerer, architektierter, baugenehmigungspflichtiger Carport fast so viel wie in den 60ern ein Fertighaus. Aber solange die Solaranlage mangels Wechselrichters halbfertig dahinrottet, warte ich mal ab. Eine Maßnahme nach der anderen. Die neuen Terrassenmöbel hätten vor der Winterpause gestrichen und eingelagert werden sollen. Auch das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also bleibt für 2023 einiges übrig und wenn ich's dann auch tatsächlich mache, verbrenne ich dabei vielleicht sogar das ein oder andere Kilo Fett. Soll ja gesund sein. Gute Vorsätze fürs neue Jahr gebe ich mir allerdings nicht. Es ist viel spannender, wenn man was schafft und sich im Nachhinein überlegen kann, ob das ein potenzieller Vorsatz gewesen hätte sein können. Das ist übrigens eine praktikable Methode zu vermeiden, in dieser Sache an sich selbst zu scheitern. Oder am inneren Schweinehund. Oder von einem Mäuseclan besiegt zu werden. Und damit wenigstens vom Schrittierlavalier nicht zu viel übrig bleibt, hier nun die Audioreste des letzten Jahres. Das ist fies kalt. Vierter Advent. Sonntag, der 18.12.2022. Ah. Okay, morgen früh muss ich Eis tauen und heute habe ich mal eine normale Mütze an, so eine wollige, wie auch schon öfter auf der Nordsee taufe, weil es windet. Ich habe jetzt gesehen, im Internet hat einer so einen Aufkleber auf Englisch hinten an seinen Tesla gemacht. Ne? Mhm. Ich kaufte den, bevor der Elon so verrückt wurde. Ja, als Entschuldigung. Ja, wir werden mal gucken. Also möglicherweise sind Teslas bald genauso unbeliebt wie SUVs, obwohl es Stromer sind. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder es bleibt, wie es ist. Soll ja wärmer werden. Na gut, wenn du Kopfschmerzen kriegst, aber nichts gesoffen hast, dann könnte es ja ein Hinweis auf den Wetterwechsel sein. andererseits könnte es natürlich auch noch daran liegen, dass du dir gestern dieses Adventssingen reingetan hast. Was ist das denn jetzt? Das habe ich ja noch... Ja, aber... Hallo? Das ist jetzt das Neueste. Ist das nicht heiß? Das ist, wir schützen das Auto vor Eis auf der Scheibe auf dem Dorf. Mit dem, was wir gerade haben. Pappe, Plastikfolie, Werbezettel. Und dann auch nur so halb. Mir kommen immer wieder Leute entgegen, die ihre Scheibe echt nur so ein Guckloch freigekratzt. Und das ist das Einzige. Ich weiß aber auch nicht, es schreien ja jetzt schon wieder alle rum. So, man darf das Auto ja nicht warm laufen lassen. Aber ja. Das eine oder das andere. Ja, das Problem, nee. Also man kann ja schon alle Scheiben freikratzen, aber, ja, aber innen nicht. Ich kann innen die Scheiben nicht freikratzen im Zweifelsfalle. Da muss ich dann schon mal die Lüftung und die Scheibenheizung anmachen. Und das funktioniert halt nur, wenn er läuft. Tja, es kostet dann Bußgeld. Mit dem Guckloch fahren kostet auch Bußgeld, aber das Laufen lassen ist, glaube ich, immer noch das Teuerste. Wobei, wenn du ihn laufen lässt und du hast einen Unfall, bist du es höchstwahrscheinlich nicht schuld, weil du hast dich ja nicht bewegt. Aber mit jeder Gucklochvariante, da bist du wahrscheinlich dann mit dran. Aber das weiß ich nicht. Ich will ein Foto machen, wenn dich einer damit anfährt, weil bis die Polizei da ist, ist das ja frei. Theoretisch, außer er macht es richtig, dann läuft der Motor nicht mehr, dann wird auch nichts mehr frei. Ja, aber dann fährt es wieder zu und dann kann er sagen, ja, ist gekommen, das weiß man ja im Winter. Nach über einer Stunde sind die Scheiben auch wieder zu. Dann kann man es auch nicht mehr beweisen. Ja, aber ist doch ganz klar, dass man Fotos macht. Wozu hat man sonst Handys? Wozu man nicht mehr gesagt haben. Ich arbeite mit Menschen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Aber ich würde trotzdem immer Fotos machen. Alleine schon wegen dem Blog. Ich sollte auch eigentlich, dass das zweite Lavalier, das sollte ich mir eigentlich ins Auto tun. Also, dass man es immer dabei hat. Ich meine, man kann natürlich auch eben sowas aufnehmen mit dem Handy, aber es ist schon praktischer, wenn man einfach das Lavalier mit dran stecken kann. Da hat man dann die Hand frei, muss nicht das Handy halten, weißt du? Egal, für jeden Fall. So richtig spannende Sachen passieren ja auch gern im Winter. Ein Freund aus dem Club Med hat ja jetzt getwittert, es wäre im Moment die strategisch schlechteste Zeit, einen Unfall zu bauen. Also man solle doch mit dem Auto vorsichtig fahren. Also er schrieb jetzt nicht, einen Unfall zu bauen, er schrieb, ein Polytrauma zu erleiden. Aber da pflichte ich ihm ja bei, weil derzeit im Krankenhaus wird wohl eher schwierig. Also immer zu jeder Fragestelle, wann ist denn ein guter Zeitpunkt für einen Polytrauma? Als Betroffener. Als Betroffener in dem Moment, in dem dir noch fachspezifisch geholfen werden kann, weil genug Leute da sind, die sich drum kümmern können, unabhängig vom Ausgang. Nee, das ist schon richtig, aber wenn denn, was wollen die mir denn hier sagen? 100 Meter gibt es beleuchtete Weihnachtsbäume? Ja, das ist die Erinnerung, dass wir bitte Dienstag oder Mittwoch fahren, einen Baum kaufen. Also von der Überlegung her, mit unserem Mäuseproblem, ich muss mal gucken, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber wenn wir nächstes Jahr das Holz auf der einen Seite weg haben, könnte man ja hochräumen, dann kommt man da mit einer Walze vorbei. Da muss ich mal gucken, wo ich so eine Gartenfräse herkriege. Weißt du, was ich meine? So ein Teil, mit dem du die Wiese auf eine Tiefe von 20 cm auf links drehen kannst. Dann könnte man die Wiese einmal komplett schreddern. Also erst Sand draufschütten, schreddern, also quasi umflügen, neu walzen oder die Oberfläche erstmal komplett runter. Aber dann drehen die doch bitte auf rechts. Wieso? Vielleicht ist sie auf links. Dann wirst du auf rechts drin. Muss man gucken. Ich hätte gerne rechts drin mit der Walze. Das wird so einfach nicht sein. Das sind überhaupt sehr gefährlich, diese Dinger. Deswegen machst du das hier. Weiß ich nicht. Vielleicht hole ich auch K1 und lass den das machen. Der kennt sich ja mit Messern und so einem Zeug aus. Der ist kräftiger als ich. Moin. Also nicht, dass so ein Dackel ja sowieso schon so eigentlich so eine längliche Wurst ist mit Stummelbeinen, ne? Aber man kann den natürlich mit diesem komischen Halsband und dieser Leine länger ziehen, wenn er nicht will. Das hat ja die Dame uns bereits gezeigt. Weiß ja nicht, was sie da macht. Strullen tut sie nicht. Ein Fotos. Fotos von Eis. Muss ich rausschneiden. Ah, guck, da hat man sich Zugang zum Schloss gemacht. Aha. Ja, aber siehst du, wir wissen jetzt, was sie gemacht haben. Die haben mir das Kirschlorbeer, oder was? Jetzt haben sie hier richtig dick Kirschlorbeer gepflanzt in diese Rinne, die ich euch neulich gezeigt habe, also per Foto gezeigt habe. Wir sind hier im Schlosspark und man hat Kirschlorbeer gepflanzt. Man möchte nicht, dass die Leute, die sich hier in der Klinik befinden, von hier aus dem Park raus beobachtet werden. Mutmaßlich. Stellt sich aber die Frage, warum machen sie hier nichts? Obwohl, hier ist ja zugewachsen, mehr oder weniger. Schauen wir mal, was draus wird. Die Brücke bleibt abgebrochen, hier hat sich auch noch nichts getan. Einmal Winterwonderland. Nee, geh nicht an mir vorbei. Ah. Wer da wohl drin wohnt? Nee, nicht der Biber. Ich habe hier jetzt einen recht großen Baum am Bach mit einem recht großen Stamm, der ist sehr alt. Und unten im Wurzelbereich scheint ein Eingang zu einem Bau zu sein. Hübsch haben sie es hier. Schön zugefroren, der See. Oder Teich. Da geht sogar einer auf dem Eis rum. Kann man machen. Ja, aber du hast ja keine 15 cm Eisdicke. Je nachdem, wo du hier bist, bist du ganz ordentlich im Arsch. Guck mal, die Enten schwimmen in einer Kläranlage im Klärbecken. Ja, der See ist zugefroren, also wohnen sie jetzt hier. Die Enten sind erfinderisch. Im Klärbecken ist das Wasser bewegt, friert nicht ein. Super, für Enten haben sie ein neues Zuhause. Und ich gehe mal davon aus, sind auch genug Nährstoffe drin. Ich weiß ja nun nicht. Also noch hat sich ja nicht geklärt, ob das mit der Batterie zusammenhängt von den Reifendrucksensoren oder, ne, das kann ich jetzt ja nicht feststellen. Aber Tatsache ist, die Reifen waren 0,2 bar unter dem optimalen Wert, den sie haben sollten. Und wenn es nicht die Batterien sind, würde das im Umkehrschluss bedeuten, wenn du weniger oder wenn du mehr Verlust als 0,2 bar hast, also drunter liegst, machen die Dinger Alarm. Bei mir ist es mehr als 0,2. Gut. Das hier sind ja nachgerüstete, ne, sind ja geklonte, sind ja nicht die Original. Aber ich weiß nicht, haben wir deinen mit Winterreifen gekauft damals? Februar, ne? März. Ja gut, bei einer Sorte hast du sie doch getauscht. Da waren sie doch am Ende. Echt? Aber es ist kalt an den Beinen hier unten. Nicht schön. Absolut nicht schön. Mal sehen, dass wir in höhere Gefilde kommen. Das ist neu. Wie ich das sehe, haben sie hier irgendwas angepflanzt. Hülsen, keine Ahnung, Bäumchen. Aber die haben den ganzen alten Scheiß nicht abgeräumt. Entweder es geht in Richtung Naturwaldzelle. Aber es sieht so nach, es sind alles so Hülsendinger, die da gepflanzt aussehen. Die Hütte haben sie rausgenommen. Aber überall sind hier Hülsen, das ist alles Ilex da. Das sieht neu aus, ich weiß es nicht. Mal Stecklinge für Bäume kann ich nämlich nicht sehen. Ja, kaum gehst du hier mal ein paar Tage nicht lang, ist hier was Neues. Ja, oder sollen das hier diese ganzen verkrüppelten Eichen sein, die jetzt hier stehen? Also das sind ja hier alles junge Eichen, ne? So, hier hat jemand Quitten, kleine Äpfel, Nüsse und Möhrenstücke an einen Baum gehängt. Das ist offensichtlich was für die Tiere. Ein Weihnachtsbaum, wie er früher einmal war. Ja, also dass sich jetzt hier irgendeiner so ein gammeliges Möhrenstück runterzippelt, das glaube ich jetzt nicht. Apfel, Nuss und Mandelkern. Hat keiner gesagt hier, ich meine gut, Erdnuss ist ja noch in Ordnung, aber Quitte, Nuss und Kürbiskern, Möhre, Kastanie fress ich gern. Oder könnte man ein Weihnachtslied draus machen. Vor allen Dingen ist das ja sehr geschickt, wenn du irgendwo eine Saatkämpe machst, das einzäunst, damit da die Wildschweine und die Rehe und das ganze Viehzeug da nicht durchtrampelt. Und dann machst du erstmal so eine Ersatzlockstelle an der Ecke vom Zaun. Guck mal, hier wachsen Möhren auf Bäumen. Und hinter dem Zaun sind vielleicht noch viel leckereren. Dann zimmert da die komplette Rotte einmal durch den Zaun. Wie gesagt, wenn der Disney gewusst hätte, war das Disney? Weiß ich gar nicht. Also Pinky und Brain, ne? Ja. Das waren Mäuse. Ja. Stell dir mal vor, das wären Wildschweine gewesen. Viel kräftiger. Ich bin mal gespannt. Aber es könnten auch tatsächlich diese verdorrten Stecklinge von den Eichen sein. Die sehen ja aus wie unsere Eiche, ne? Dann haben wir hier irgendwann einen Eichenwald. Werde ich nicht mehr erleben. Aber die Kinder vielleicht. Wenn die dann in Rente sind, vielleicht hier mal spazieren gehen, sagen, hey, der Eichenwald da. Genau. Nee, ich hol die nicht raus. Ich hol die da bestimmt nicht raus, aber vielleicht hat einer von denen die. Weiß man ja nicht. Euer Uropa, das war so ein Schwartlappen. Guck mal, der Weihnachtsmann steht wieder oben im Steinbruch. Die stellen oben im Steinbruch jedes Jahr einen Weihnachtsmann auf und der wird dann beleuchtet. Ich weiß nicht, ob er die letzten Jahre da war, aber jetzt steht er da oben. Ach, da drüben, das Stückchen, wo der Fernsehturm steht, das ist noch ein bisschen höher. Ja, du hast einen besseren Zoom als ich. Ich kann es versuchen. Hast du hier irgendeine Begrenzung, eine Größenbegrenzung drin? Weiß ich nicht. Was hast du jetzt gemacht? Single-Take? Ich habe nichts gemacht. Du musst auf Foto gehen und dann kannst du nur auf 10. Und dann Ja, ich kann ja alleine, aber für mich ist die Frage, wie groß hast du... Ich habe auf 10 eben gemacht. Nein, wie groß hast du Auslöser gedrückt, halten, sehen, Bilder aufnehmen. Aus oder an. Weißt du, da ist nämlich hier. Da, wenn du das änderst... Mhm. Dann macht er diese Serienbilder nicht mehr, wenn du den gedrückt hältst. Bildformate. Ah, du kannst sogar RAW-Kopien machen. Geotagging, was das Ding alles kann. Tja, keine Ahnung. Dann gucken wir mal. Wenn es klappt, klappt's. Wenn es nicht klappt, habe ich Pech gehabt. Bitteschön. Hm? Vorsicht, Frau. Da macht nichts. Alles gut? Ja, ja. Schöne kleine Schritte. Kein Handy in der Hose. Glück gehabt. Ja, sonst hättest du jetzt vielleicht Displaysplitter im Po. Ja, rutschig. Verdammt. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Man muss doch auch von hier unsere Hütte sehen können, oder? Da sind die Gelben von Falkenhof. Wir müssten weiter da sein. Ja, aber auch nicht zu weit. Das kann sehr täuschen. Ja, das sind diese dieses, wer hat denn dieses weiße dieses Fachwerkhaus, was hier gerade vor uns ist? Das ist doch auch schon Falkenhof. Also, dieses Fachwerkhaus, das muss doch da gegenüber dem Bürgerdings stehen. Und wer hat das rosane Haus? In Reihe da. Das sind doch die hoch in den Wald. Hm? Und diese Gelben, die hinter diesen Bäumen da sind, das sind die in Reihe Buchenweg oder was da hoch in den Wald. Und dann müssen wir weiter rechts sein. Das siehst du von hier nicht. Das können nicht die in den Wald sein. Die in den Wald, die müssen ja da oben am Berghang sein. Weil das Gelbe, das große, das ist ja der Berghang oben zum Falkenhof hin. Das heißt, das gelbe Haus ist das mit dem Wintergarten. Und da ein Stück runter geht ja im Endeffekt das Tal durch. Das ist ja der Einschnitt, weil da drüben ist ja schon der andere Berg. Das heißt, die Schwarzenbachstraße verläuft da. Das muss hier in der Gegend, das muss da in der Nähe sein, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist hier vorne, das weiße Eckige ist zur Schule hoch. Ja, da ist ja auch die Schule. Wenn du von deinem Arm genau folgst, da ist die Schule, das ist das Schulgebäude. Ja. So. Ja. Und wenn wir dann ein Stückchen weiter rüber gehen, ja, wobei, könnte sogar sein. Ja, wir sind weiter drin. Wir müssen gleich mal gucken, wo dieser komische Kran steht. Aber hier der mit dem roten Kopf, der Kran, dass das so täuschen kann. Na gut, ich meine, die Seite hier, die sehen wir in der Regel von Falkenhof gar nicht. Ne? Aber das ist hier so ein bisschen wie von Bob Ross gemalt. Ne? Also unten die. Aber da in diesem Kessel, also hier sind die ganzen Bäume ja schneefrei, eisfrei. Und nur ein Stückchen runter sind die dann alle voll beeist, malerisch. Moin. Ich hatte mir ja ein neues Eis aus der Garage geholt. Und bei der Gelegenheit habe ich da mal auf die Reifen gedrückt von den Rädern. Sind noch gut gefüllt. Also die haben noch Druck. Ist jetzt nicht, dass ich Sorge hätte, dass die Felge da auf dem Boden steht. Und ja, jetzt hängen hier diese ganzen Nabu-Futterstellen und keine Sau tut Futter rein. Zum Teil sind sie eh kaputt. Aber Hauptsache was an Baum geschraubt. Jetzt wird es wieder kühler. Ja, schade, dass der Boden so gefroren ist, ne? Kann ich gar keinen Ersatzcache vergraben. So ein Mist. Wird mich der Reviewer wahrscheinlich wieder ansaugen, weil ich den Cache nicht repariere. Jetzt hier. Ja, ich glaube, ich kriege jetzt hier noch eine Warnung und dann ist er weg. Wir sind jetzt auf Höhe des Johanneskapellchens. Hier liegt ein Fahrradkorb und hier steht ein Aschenbecher. Das hier, das hat so ein bisschen, das soll jetzt in keinster Weise despektierlich sein, also ich respektiere diesen Job ja, aber das sieht so ein bisschen aus wie die Ecke von der Klofrau. Da müsste jetzt nur noch so ein Schüsselchen hier vorne drauf, so wo du einen Zehner reintust. Zehner. Ja, und ja, so ein 10-Cent-Stück. Was hast du denn gedacht? Ehrlich. Nein. Wetter von Vossbruch. Stein trocken, schön. Stein nass, Regen. Stein in Bewegung, Wind. Stein tanzt, Sturm. Stein weiß, Schnee. Stein unsichtbar, Nebel oder geklaut. Und tatsächlich bewegt sich dieser Stein. Das ist Knaller. Ja, schön haben sie es hier. Nichtsdestotrotz. Aber ich komme immer noch nicht drüber, nee? Dass du da ausgerutscht bist. Die Wahl zwischen Wanderschuhe oder warme Füße. Und ich habe mich für warme Füße entschieden. Ich habe Wanderschuhe und ich habe warme Füße. Ich habe hier, ne? Ja. Also wenn man Outdoor geht, sollte man auch Outdoor profiliert sein, ne? Outdoor warm war mir jetzt in dem Fall wichtig. Aha. Also lieber Standheizung als Winterreifen. Klasse. Ja. Der Frank meinte ja, ich mutmaße mal, er hat den Podcast gehört. Konnte ich auf jeden Fall so seinen Kommentaren entnehmen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und er meinte also, bei der Probefahrt, das wäre schon eine ganze Menge Plim Plim und Kling Kling und Klang Klang gewesen, ne? So dem Sinn nach. Also macht eine Menge Töne. Das Auto. Ja. Und er hat mal nach dem Preis geschaut und meinte, puh, naja, nur wenn ich jetzt gucke, Mercedes und BMW verglichen? Ja, wenn, ja. Eben, wenn du dir irgendein anderes Auto holst, was? Das hat nicht so viel Kling, Kling, Kling, Kling. Nee, das hat vielleicht nicht so viel Kling, Kling, aber vom Preis her sind die auch wesentlich teurer als ein normaler Verbrenner, ja. Wegen dieses teuren Akkus. Ja. Ist halt ein Thema, aber heutzutage, weißt du, ich habe ja überall gelesen, dass ja hier zum Beispiel diese Banden, die hier die Geldautomaten sprengen, ne? Die haben ja auch richtig Hoch-PS-Autos mit hochgezüchteten Motoren und also das Feinste vom Feinsten so zum Abhauen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die gekauft haben. Ich gehe davon aus, dass diese Autos so extra für diesen Zug geleast werden oder und dann hat man ja irgendwo gelesen, dass es wohl Kriminelle geben soll, die diese Autos extra an solche Leute verleihen. Also, insofern ist es ja heutzutage überhaupt kein Problem, ohne Geld oder ohne viel Geld an so ein teures Auto zu kommen. Da machst du deine Drei-Wege-Finanzierung, dann hat sich das Ding erledigt. Ja, wenn ich manchmal sehe, wie irgendwelche Jugendlichen ohne Einkommen im ersten Lehrjahr mit was für Autos die schon fahren. Obwohl, gibt es in Deutschland eigentlich Jugendliche im ersten Lehrjahr? Wenige, ne? 10. Studienjahr, da würdest du welche finden. Du meinst im 20. Semester? Ja, das ist gut möglich. Schöne Grüße an dieser Stelle. An wen? Sehr geil. Ha. Du kennst Leute im 20. Semester? Ja, dann schöne Grüße an dieser Stelle, wem auch immer. Knaller. Ich weiß jetzt, Wir sehen den Weihnachtsmann nicht, weil wenn wir tiefer im Ort sind, sind die ganzen Bäume davor. Ja, und dann sagst du es noch nicht mal ins Mikro. Dieser viereckige Kasten hier gerade voraus, der so raussticht. Ja. Ey, man kann ja auch von hier Omaborn sehen, guck. Ja, hatten wir auch schon mal. Ja, aber da der viereckige Kasten. Mit den zwei Farben, oder? Nee, über dem zwei Farben. Ja. Der da so rausguckt. Den haben wir auch gesehen. Ist das ehemalige Kohldingshaus, was oben auf der Kuppe von der Schwarzenbach steht, wenn du die Treppe raufgehst, daneben das? Ist das das? Nee, kann ja nicht. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo unser Dach ist. Ja, wir hatten es ja mal gesehen. Du siehst das an den Photovoltaik-Dingern. Haha. Na, ein Stück weiter gehen. Das muss ich mir mal merken. Drüber und links sein. Mal ein Stück hier rüber, es kommt ein Auto. Wenn du hier durchguckst, genau hier durchguckst, komm mal hier vor mich, da, unter diesem schwarzen Dach, also da, wo oben praktisch die Höhenlinie ohne Bäume aufhört, da drunter ist ein schwarzes Dach und da drunter ist so ein Walmding. Ist es das? Ja, du hast oben die Waldlinie. Dann gibt es einen Knick, also die fällt ab und dann fangen plötzlich Bäume an. Wenn du von da runter gehst, kommst du auf ein schwarzes Dach. Ja. Und unter diesem schwarzen Dach, so ein bisschen drunter, da siehst du diesen Knick von so einem Walmdach. Und auf der einen Seite ist, das könnte es sein. Weil es muss ja hinter den ehemaligen von der Breslauer, weißt du, darüber gepeilt sein. Das könnte es sein. Tipp ich jetzt mal, dass es das ist. Ja, hätten wir jetzt... Jetzt könnten wir im Zweifelsfalle sagen, hier, schieß mal eine Leuchtrakete ab. Aber der pennt ja und hat keine Leuchtrakete. Doch, nee, hier. Oder ist das es das? Da das Graue und da drunter. Da das drunter Wein. Das. Weil rechts ist das von der 9. Ja, das genau. Okay, da ist es. Okay, das ist es. Ja. Also können wir uns dieses eine Fenster merken. Also wir gucken hier quasi über die Tennisplätze gerade hoch. Graues Haus. Und dann kommen wir dahin. Ja, ja, es ist alles sehr komisch und kalt. Kalt an den Öhrchen. Oh. Ja, bei dir nicht, die sind ja ganz drunter, aber meine Ohrläppchen gucken raus. Kalt an der Nase. Ja, das kann auch sein. Ja, und wenn du von hier guckst, dann siehst du auch die Fahnenmasten. Gut. Dann wissen wir das jetzt. Mal wieder. Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Was sagt denn die Uhr? 6:02. Tja, nicht ganz so prickelnd. Ach, mir egal. Wenn wir den Bogen machen, haben wir ein paar mehr Schritte. Moin. Ja, nein, uns kam jetzt hier jemand entgegen, also ich gehe davon aus, wir haben hier oben -2, -3 Grad und der Wind ist halt ziemlich beißend. Da kam uns jemand entgegen mit einem T-Shirt und einem Hoodie. Sweatjacke halb geöffnet. Ja, also so eine Hoodie-Sweatjacke halb geöffnet. Er hatte aber ein Vollbart, vielleicht liegt es daran. Ne? Das wäre mir jetzt doch einen Tacken zu frisch. Aber gut, ja, wenn er abgehärtet ist... Dann hätte er so einen Blitzeranzug an. Ja, Stahlarbeiter haben meistens diese hitzeabweisenden, außen beschichteten, wärmereflektierenden Anzüge an. Das ist auch mal ein Weihnachtsbaum. Einfach so eine aus Brettern angelegte Holztanne. Und obendrauf ist an der Spitze eine Nikolausmütze. Nee, eine Weihnachtsmannmütze. Ne? Hier diese in Farben von Zuckercouleur. Weihnachtsmann. Dem haben sie jetzt hier irgendwas geklaut, sieht so aus, ne? So unten die Scheinwerfer, so wie es aussieht. Steht so ein Audi und dem fehlen im unteren Bereich. Ja, oder er ist frontal irgendwo drauf, aber sieht eigentlich nicht so aus. Nee, da fehlen in beiden Seiten unten die Gitter- oder Nebelscheinwerfer oder was man da so hat. Ja, oder einer war kaputt und der TÜV hat gesagt, nö, und hat da beide rausgenommen und was er nicht hat, das muss noch nicht funktionieren. Löchern. Und dazu steht sie bestimmt irgendwie ab. Muss die Löcher abkleben? Ja, schwierig. Nö, das sieht so nach Ersatzteilbeschaffung aus. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, wenn du so ein Allerweltsauto fährst, ne? Weil, wenn es davon ganz viele gibt, ich meine, mit Teilen von meinem kann wahrscheinlich niemand was anfangen. Genau. Pony steht noch draußen, aber alles andere ist drin. Und es spielt auch überhaupt niemand Tennis. Wie kann das sein? Ja, wahrscheinlich, weil da Schnee auf dem Platz ist und man kann jetzt die Linien nicht sehen. Doch, guck mal da. Hühner, Tauben, Hängebauchschwein. Ist doch so ein Hängebauchschwein, oder? Mhm. Ziegen, genau. Elstern. Ja. Meerehahn. Ja, man hat halt den schwarzen Hahn für die schwarzen Hühner und den weißen Hahn für die weißen Hühner. Wo ist denn der braune Hahn? Na, also drei Hahn. Die hatten neulich auch einen Pfau. Ob die auch einen Pfauhahn haben? Kann ich leider nicht, also könnte ich schon, aber macht man halt nicht, ne, anderen Leuten aufs Grundstück fotografieren. Also aufs direkte Heimgrundstück. Haben Sie hier Udo Lindenberg ausgeschnitten aus Blech? Hier werden Küchenmonteure gesucht. Bei einer Transport GmbH. Ja, noch mehr Ziegen. Wo sonst mal die Esel waren, das. Ja, irgendein Troll hat hier Donuts gegrillt. Gedreht, ein paar Mal im Kreis gefahren mit seinem Auto. Ja, aber das sieht ja dann nichts aus. Normalerweise, vielleicht parkt da auch immer einer und der fährt immer so nicht denselben Kreis. Weil ich will ja jetzt nichts sagen, ne? So fangen immer alle Angebersätze an. Ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen, aber damals, ne? Also mit Manta, ne? Mal ebenso. So einen kleinen Kreis auf der Wiese, da war da aber kein Gras mehr, wo die Hinterräder waren. Weil wenn sich Winterreifen wie Walfischmesser durch die Grasnarbe fräsen, ne, dann sieht das nicht so aus, als hätte da einfach einer drüber gefahren. Angeberende. Ich will ja nichts sagen. Ist ja heute kein Schießen. Da ist aber ja, wahrscheinlich nur Trinken. Stehen noch wenig Autos hier. Da sind wahrscheinlich alle auf dem Weihnachtsmarkt. Was mit dem da oben? Wartet er auf den Bus? Fährt ja auch regulärer Bus, so außerschulisch? Ja, jetzt haben wir wieder so eine Feinstaubwetterlage. Hätten wir wohl warten sollen, wa? Bringt die jetzt Essen auf Rädern oder parkt die einfach mal nur asozial? Ah, Pizza. Also ziemlich jeder, der dir besuchen fährt, auch dieser mit dem Porsche hier immer. Weißt du, der sich dann hier hinstellt, dass du hier nicht vernünftig um die Ecke kommst. Irgendwann parke ich mal in zweiter Reihe. Dann kann er aus seinem scheiß Porsche nicht aussteigen. Und hinten zur anderen Seite kommt er nicht raus. Meinst du? Aha. Ja, heute mal was ganz anderes. Es ist der 25. Dezember 2022, erster Weihnachtstag, vollgefressen in Wiel. Ja, also die unübliche Runde auf Kopfsteinpflaster gegen die Einbahnstraße den Berg hinauf. Es ist wenig los und bis eben hat es wie aus Eimern geschüttet, aber jetzt ist es besser. Das wäre auch so eine lustige, schöne kleine Laube hier da drin, ne? So. Hier hat einer aus Tannenzweigen ein Rentier gebastelt mit einem echten Geweih auf dem Kopf. Hübsch, aber mit Business-Schuhen auf Kopfsteinpflaster spazieren ist scheiße. Meine Holde führt mich hier in Gegenden, die sind für meine Schuhe gar nicht gut. Das ist ein Zebrastreifen, da geht man einfach drüber. Wenn dann einer kommt, ich weiß, es ist schlecht, ein Multitrauma zu erleiden, aber dann hüpft man dem auf die Motorhaube und dann hat sich das. Was ist denn das da unten? Eine Feuertonne, aber da ist nicht viel getonnt. Was ist das da unten für ein Schuppen? Ein was? Ah ja, ich erinnere mich. Das sieht hier echt abgeranzt aus. So Regenrinne abgebrochen. Nicht schön. Ich muss nur was einfallen lassen, ich denke, sie nicht. Kann ich mal ein Fotogerät haben, weil ich nehme ja mit dem Handy auf heute. Ich nehme mal ein Foto von Von der Wiel, von der Brücke aus. Was ist das da? Ein Fitnessding ins Bummens. Mhm. Hier haben sie die ganzen Wege jetzt geteert durch den Park. War das nicht irgendwann mal geschottert? Irgendwas tropft mir auf den Kopf. Entweder das ist hier vom Baum runter oder es fängt wieder an zu regnen. Tja, ich befürchte, es fängt an zu regnen. Oder es war doch der Baum. Aber hier ist ja nichts los, ne? Absolut nichts los. Mhm. Geschäft bis auf Weiteres geschlossen. Machen die dicht? Aber hier rauscht es ganz ordentlich in der Kanalisation, wenigstens das. Geschissen wird immer. Das haben sie hier gemacht. Gedichtet oder einfach mal irgendwas reingebaut. Sieht ja aus, als hätten sie hier das ganze untere Ding rausgenommen. Oder hat es hier mal gebrannt? Ein Geschäftshaus oder so. Ach so, und dann haben sie jetzt hier die Schaufenster zugemacht. Das kann sein. Aber ihr habt noch eine ganze Menge Zigarettenautomaten hängen hier im Ort. Stelle ich fest. Ja, hier hat sich richtig was getan. In Wiel, aber die Verkehrsführung ist halt grottig. Genau, eher negativ, würde ich mal sagen. Wir können ja mal zu diesem komischen Park gehen. Machen wir hier die Kurve. Gehen zu dem komischen Park und gucken mal, wie scheiße es jetzt da aussieht. Ja, zu dieser riesen Baustelle möchte ich. Wenn ich am Freitag das Fleisch für Dienstag, ich da nämlich in den Fritz-Jeans laden. Ja, da ist ein Fritz-Jeans. Das sieht auch von vorne so aus wie der Parkplatz, wo wir neulich waren. Ja. Apropos, was wir noch machen müssen, ist die eine Hose etwas abstecken. Achso, ja, aber die Gutscheine, die gelten ja nur noch bis 31. Ah. Ja, dann musst du da mal ran. Ah, ist ja auch bequem. Ist hier einer Fachanwalt für Steuerrecht und hat dem seine Holde oder jedenfalls mit dem gleichen Namen ist dann direkt eine Steuerberaterin. Ah, Wiel hat ja einen richtig großen Weihnachtsbaum im Kreisel stehen. Wow, da kommt nur selten einer vorbei. Nee, wir fahren da gleich. Ja, aber früher konnte man da so aus allen Richtungen herfahren. Und die haben hier eine Autoladestation. Guck mal. Eine E-Tanke. Wow. Drei Parkplätze. Ich finde das so geil, dass nur oben Kugeln hängen, manchmal die drei da. Aber auch da sind die meisten. Ja, damit die unteren sind wahrscheinlich geklaut worden. Guck mal, hier unten sind auch welche. Mhm. Barbershop gibt es hier auch. Das ist ja der Hammer. Zum Burger-Ding? Mhm. Waren wir doch schon mal drin, ne? Nee. Doch. Da war das noch, da hieß das noch anders. Das war nicht der Burger da. Da hieß das anders? Ja. Okay. Ja, dann müssen wir da mal hin. Ja. Fliegt hier ein Busser tief über die Straße mitten im Ort. Kann man machen. Mhm. Der war ordentlich. Ich habe ihn nicht gesehen. Hast du echt nicht gesehen? Ich habe irgendwas gesehen und vom Augen aber nichts. Nix, das ist ja hier echt runtergekommen. Ja. Überall Müll auf der Straße. Ey. Der mega Lost Place. Sportgeschäft ehemals. Da war früher der Petz drin, ja. Ne? Da war der Getränke-Ecke da, wo der Sport drin war. Und da hinten war der Fressnapf oder was weiß ich. Der andere Tierfutterladen, wie auch immer der hieß. Und da ist die Schweinebox, die ja, ehemals. Gibt es die noch? Scheinbar. Keine Ahnung. Ich sehen wir ja gleich. Diskothek. Ich bin nie in meinem Leben gewesen. Ich auch nicht. Nur Wieler. In. Ich bin da auch nie drin gewesen. Ich bin nicht nur Wieler. Nee, aber es sieht hier auch so ziemlich. Ja, die Absperrung beginnt erst danach, aber. Nee, ist nicht mehr. Ist nicht mehr, ne? Integrierte Stadtentwicklungskonzept. Wiel-Zentrum, Umgestaltung der Wielaue. Aha. Oh, hier ist Feierabend. Hier hat was gebrannt. Da ist nichts mehr mit der Location, wo wir so viele Events gefeiert haben. Ich würde eigentlich noch ein Stückchen weitergehen, aber. Ja. Vielleicht kann man von da noch einen Blick erhaschen. wenn man schon mal hier ist. Ja, wir können ja versuchen, hinten rein. Ja, aber ich denke, da wird kein geben. Nee, tue ich das nicht. Nein. Da würde ich hin, würde ich nicht. Überschreiten der Gleise für Unbefugte verboten. Hier ist ein Bürgersteig, ihr Trottel. Wir könnten. Von hier kommen wir doch auf die Brücke drauf, ne? Die alte Brücke, ja, ja. Aber da kann man nicht hergehen, oder was? Da kann man nicht hergehen, als Fußgänger. Ah. Da steht auch in Richtung Verbotenschild. Schade. Jetzt hätte die Drohne hilfreich sein können. Das ist die einsturzgefährdete Brücke hier, oder? Bitte? Das ist einsturzgefährdet. Die Brücke? Ja, da kann man nur noch 30 fahren. Hier ist sie, ja. Ach so. Ich war da auch sehr umgehen. Ja, interessante Gegend. Ich weiß nicht, hier war ich auch noch nie. Natürlich. Echt? Da links geht's in den Schatz der Zwerge, in den Kessel. Da? Ja. Ach, hier sind wir. Und hier ist der Krankenwagen damals reingefahren. Das heißt, ich müsste jetzt hier den... Ja, das kann sein. Gehen wir aber heute nicht. Ja, aber es könnte tatsächlich sein. Das ist also der Weg, ja. Genau. Dann da hinten durch. Das habe ich mir fast gedacht. Skaterbahn. Ja. Das war so die Bellix-Strecke hier. Ja. Und dann kann man nämlich da oben hin und dann kann man nicht mehr da die Füße verfolgen. Da am Grillplatz war aber auch mal eine Dose, meine ich. Ja. Meine Boote müssen ja am Wasser sein, das ist ja wichtig. Ja. Auch das Ding da. Ja. Das ist doch super. Direkt an der Wiel und da vorne ist ein Schild, Achtung Flutwelle. Also, das ist passend. Ein sechseckiges Dach. Ja. Aber trotzdem fieser Betonklotz. Ja, das sind Skater, genau. Ja. Spielplatz war um Länge schön. Ich fand schon sonst Abenteuerspielplatz hier. Und das da vorne war der Golfplatz? Nicht, nee. Der Minigolfplatz, oder? Da war doch der Grillplatz früher. Und da war die Bahn. Der Minigolfplatz war hinten beim anderen Ausgang, wo das Hotel zur Post ist. Aha. Ja. Oder von der Sparkasse aus runtergegangen. Das bauen die hier auf. Ist ja auch irgend so ein Fundament für irgendwas. Nee, hier kommt eine Brücke drüber. Das sind die Brückenfundamente. Das war die Wackelbrücke. Und jetzt wird da der Minigolfplatz entstehen. Aha. Der Spielplatz mit der Wasserpumpe da. Ich erinnere mich kaum. Ja, dann wird das ein Minigolfplatz in Beton. Hier ist alles nur abgedeckt, ne? Sieht wie abgeplant aus. Ich bin mal gespannt. Wie lange brauchen die noch? 2 Jahre? Was ist das jetzt? Weiherackarden? Parken an den Weiherackarden. Eine Urologiepraxis mit einem doch sehr netten Logo. Kann man da durchgehen? Hm? Ist das dann noch ein anderer Weihnachtsbaum? Ja, ne? Ja. Wiel hat aber eine Menge Weihnachtsbäume. Ah, ja, wie schön. Zu und so schön ist das hier. Metallobjekt Rudolf ist Garderobe und Dekorationsobjekt. Hier ist aus, ich kann das wahrscheinlich aus Urhebergründen nicht einfach fotografieren, hier ins Schaufenster rein. Da ist also ein Rundrohr, ungefähr 80 cm lang. Sind weitere Rundrohre als 4 Beine drunter geschraubt. Hinten ist ein gebogenes Rundeisen als Schwanz. Vorne kommt ein gebogenes Rundrohr als Kopf und drauf sind Rundrohre als Geweih. Ja, das ist Kunst. Das kann man hier kaufen. Das ist der Knaller. Und hier ist der Leuchtpunkt. Aha. Die haben Engel und Weihnachtsbäume. Ja. Und Krippen. Und Krippen. Da wird schon die Martinsgans gekillt. Ja, in 164 Tagen ist Weihnachten. Überall hängt schon die Kirche. Das ist. Zahlen versprochen. Ah, die ist ja günstig. Ja, die haben sogar Hälfte. Ah, guck. 20% auf alle Weihnachtskarten. Ja, decke die schon mal ein. In 364 Tagen ist Weihnachten. Capri-Sonne, ja. Das heißt jetzt Capri-Sun. Nee, es gibt für mich auch immer noch Junior-Typen. Das heißt ja auch immer noch Sonnenlicht. Was ein Unsinn. Das sieht sich auch gut aus. So als Bäckername. Das ist ein Brunnen, ne? Könnten wir auch Kohle drin machen und dann so eine Feuerstelle, so als Feuerschale, wäre es doch auch schön. Ist ja eh kein Wasser drin. Und dann kannst du das auch schnell ausmachen. Weißt du, einmal Wasser aufdrehen und zack. Nee, das ist dann blöd. Kohlen in der Tiefgarage. Tja, haben die da einen neuen Abgang gemacht da rein? Das letzte Mal, als ich da irgendwie, da war da nur so eine Kacktreppe. Ach, da ist die Metzgerei? Ja. Okay. Guck mal, in der Krippe hier, da liegt irgendwie so eine... Ja. So ein aufgeblähter Kegel. Der ist 50 Cent günstiger als dasselbe Teil unten. Mhm. Die haben nämlich ziemlich dasselbe Gefrinse. Also die Krippe sieht richtig scheiße aus. Das Holzstück da, das ist so eine Holzkiste. Und das hat eine Maria, das erkennst du auch nur an den so Christmas Safety Matches. Also ich, ja, das gibt hier. Ja, die Lübecker Fraktion, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Liebes Paradies. Ein Dackel. Ducks run through the snow. Steht da. Also, ich stelle fest, hier kann man eine Menge Müll kaufen. Aber hier. Oh, das muss ich mal der Dotti schicken. Ein Blumenautomat. Da gibt's dann so komisches Gestecke. Für 5 × 2 €. Das heißt, mit 10 Euro kriegt man hier so ein Ding. Unglaublich. Oh, das hört sich nicht gut an, was du da sagst. Ah, das ist ja richtig geil. Ja, ist doch schön. So, man kann das ganze Zeug verkaufen, das ist supi. Ja, du musst es nur ordentlich drapieren, weil es Kunst ist. Genau. Und zack, ist das Kunst. Mal eben hier so ein... Ich mache da Fotos von, aber für die Leute, die einfach nur hören, hier sind Adventskränze, also eigentlich keine Adventskränze, sind keine Kerzen drin und die hängen senkrecht. Also einfach aus Tannengrün mit irgendwelchem Moos und Äpfeln und Kugeln so einen Kranz gemacht und dann ein Rehgehörn auf Holzbrettchen reingelegt. Die haben hier viele von diesen Rehgehörnen reingelegt, überall. Das scheint wohl ein beliebter Dekoartikel zu sein. Auch für Unterwäsche, weil das ist ein Laden, der auch zum Teil Nachtwäsche und solche Sachen verkauft. Und tatsächlich wurden hier einige Gehörne drapiert in der Auslage. Das ist schick. Das ist der neueste Trend. Wow. Ja, wir können noch beim TV-Service gucken, was die in der Auslage haben. Mal sehen. Aber echt, die Straßenführung hier im Ort, die ist für die Tonne. Was gibt's denn hier beim TV-Service? Kaffeemaschinen und Toaster, das ist auch cool. Und Kopfhörer und Waffeleisen. Guck, ein Waffeleisen und ein Mixer. Im TV-Service, das ist Mixer. Ja, ein Küchenradio. Guck mal, das kann DAB+. Plus. Das wäre ein Küchenradio, mit dem wir... Ja, Blauzahn und Küchenradio. Wie viel Watt hat denn das? Wie viel Watt hat das? Das ist, ich mache da eben ein Foto von. Dann können wir das nämlich mal eben googeln. Mal gleich. Und dann wissen wir das. Hier gibt es auch noch ein anderes. Guck mal, die haben da noch ein anderes. Ja, Elite, ne? Ja, das ist das, die Elite-Line. Ja. Wenn wir was schon das von alles einen hat. Das Elite haben, können wir auch von dem anderen so eine Elite. Das ist ein Küchenunterbau-Musikcenter. Wow. Mit Internet, DAB+, UKW, CD, USB, Blauzahn. Na ja, wohl CD brauchen wir. Aber USB und Blauzahn? Und USB DAB+. Ist doch, ja. Nicht erreichen. Das hat das da nicht. USB hat das andere nicht. Man kann ja mal gucken, vielleicht haben die auch noch andere. Ach, guck mal, wie die Hütte hier vollgestellt ist. Das ist der Hammer. Ich hab nicht gesehen. Ui. Da ist ja. Der hat ja richtig Krempel hier im Geschäft. Ja, Fernseher haben die auch. Na, es ist ja auch ein TV-Dings. Ja, kann man doch mal gucken, was das so kann. Ob das so taugt. Ja. Das tut es wohl. Ist ja hier auch eine bequeme Geschichte, ne? So, wenn du ein Brillengeschäft hast und du tust eigentlich nichts in die Auslage, außer irgendwelche Poster oder so ein Zeug. Das ist ja... Zweiter Weihnachtstag 2022. Und heute wieder Standardrunde. Wir wollen mal am Kapellchen vorbeigehen, um nach der Krippe zu sehen. Möglicherweise ist das Christuskind ja jetzt langsam angekommen. Wir gehen gerade an einem Auto vorbei. Es ist so ein Kleinwagen. Auf dem Beifahrersitz ist ein Kindersitz montiert. Und auf dem Armaturenbrett liegt ein Lappen, wo Schutzengel draufsteht. Da stellt sich die Frage, wie das alles mit dem Airbag harmoniert. Sollte mal was sein. Gestern war ja hier im Oberbergischen eine ganze Menge Landregen. Und das soll heute nicht besser aussehen. Prognostiziert war eigentlich jetzt schon Regen. Und es hat heute Nacht auch ziemlich stark geregnet. Aber es scheint jetzt so eine kleine Lücke zu sein. Ich habe trotzdem mal einen Schirm mitgenommen. Deswegen könnte es auch sein, dass, sollte ich diesen Schirm benutzen müssen, irgendwie Getrommel auf der Aufnahme sein wird. Aber so ist das mit der Natur. Da bin ich froh, wenn jetzt irgendwann nach heute diese Völlerei zu Ende ist. Ich kann ja keinen Schritt machen, ohne außer Atem zu sein. Ja, der Hahn mal wieder. Ja, 30, du. Aber der hat einen Volvo, der braucht sich nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Das Interessante ist, wir haben 21:45 und die Straßenlaternen sind an. Und ja, interessant auch, der Dreck, der da drin ist. Ist der da drin oder ist der da drunter? Das sieht ja fast aus, als wäre da ein Vogelnest im... Nee, das sind alles tote Viecher, ne? Die ganze Laterne ist voller toter Viecher innen. Also nicht Viecher innen im Sinne von Gendern, sondern innen, in der Laterne. Das heißt, die halbe Scheibe, wo eigentlich das Licht austreten sollte, besteht aus schwarzem Modder innen. Das ist... Ja, aber an. An ist ganz wichtig. Weil es ist ja die dunkle Jahreszeit. Ja, es ist eine Kuriosität. Neulich bin ich morgens gegen 6 durch einen Ort gefahren. Da war die Hälfte der Straßenlaternen, also zugweise, aus. Wir hatten stellenweise Straßen komplett ohne Licht. Das ist so der Penner von eben, ne? GM-8, der hier rumrast. Das ist der nächste Trottel da. GMM-9. Ja, die Kennzeichen muss ich gleich alle piepsen. Aber so ist es. Ja, und jetzt hier so voll im Hellen sind Laternen an. Hier sind sie wieder aus. Hast du das Bild von dieser Seebrücke in Binz gesehen? Da ist das Ostseebad, ne? Die leuchtet wie... Ja, das war's dann mit Energiesparen. Und uns erzählen sie dann... Wir dürfen Weihnachtsbaum wahrscheinlich nicht den ganzen Tag brennen lassen. Aber wir haben ja jetzt 10 Grad, da sind die Gasspeicher ja wieder super gefüllt. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Wahrscheinlich wurden hier irgendwie die Straßenlaternen gehackt. Oder irgendeiner hat nicht verstanden, wie das mit von 12 bis 12 ist und hat das mit dem PM und dem AM in der Steuerung vergeigt. Und jetzt sind die eben tagsüber an und nachtsüber eben nicht. Kann ja auch sein. Fachkräfte sind ja schlecht zu kriegen. Schwierig. Ah, jetzt kommt da noch ein Auto. Ist jetzt trendy, dass die Hunde so Decken tragen, ne? Der da im Auto auch. Die fährt jetzt mit dem Hund runter in den Park, damit sie da mit dem gehen kann. Weil wenn sie im Park mit dem geht, ne, normalerweise hätte der jetzt schon hier irgendwo an die Straße gekackt, aber... Das müsste sie dann wegmachen, aber unten im Park ist ja egal. Und deswegen gurkt sie mit dem jetzt dahin. Die sehen wir bestimmt gleich nochmal. Zu Fuß, ausgestiegen, mit dem Hund und der Decke. Ach, allein deswegen würden hier auf dem Land die Leute ihre Autos nicht aufgeben, weil sonst könnten sie gar nicht mit ihren Tieren in den nächsten Waldrand fahren oder auf den nächsten Parkplatz, wo sie dann die Scheiße nicht aufheben müssen. Und deswegen klappt das hier auch nicht mit dem ÖPNV. Ne? Was ist denn da jetzt? Das muss ich mir mal angucken. Jetzt hätte hier einer ein riesen Loch gegraben. Oder wohnt jetzt hier plötzlich ein Bär in dem Haufen? Das ist ja Knaller. Nee, ist kein Baum. Wir haben hier, wo die Bushalle abgerissen worden ist, hatte ich ja schon mal Fotos gepostet. Da liegt ja der Schutt immer noch rum. Und jetzt ist in diesem Schuttberg ein Loch gegraben worden. Und ich habe jetzt mal geguckt, es wird hier immer interessanter. Hier liegt denn so ein Holzstück, was einer Pechfackel normalerweise als Griff drin steckt, rum an der Straße. Hatten wir hier wieder Fackelzüge, habe ich gar nicht mitgekriegt. Egal. Auf jeden Fall ist da ein Loch reingegraben und ich dachte, naja, hätte ja auch ein Tier sein können, war aber nicht. Ah, die haben auch einen schönen Weihnachtsbaum, ne? Siehst du? Kannst über den Zaun gucken, dann siehst du es vielleicht. Oder dadurch das Loch. Das ist das Guckloch für Baumgucken im Zaun. Der Vogel hat aber einen langen Atem, ne? Wenn ich hier so lang irgendwas von mir geben würde am Stück, ohne zu atmen, wäre ich zyanotisch oder so. Nee, ich glaube, die sind alle in Urlaub. Die sind jetzt alle auf dieser leuchtenden Seebrücke. Oder auf der AIDA, ja, kann auch sein. Wenn jetzt die Tage irgendwie der Strom ausfällt, weil das ganze Holz hier runterrutscht gegen diese gegen diesen Trafo. Mann, das arme Trafo-Häuschen. Erschlagen von Holzlawine. Apropos Lawine, die mit der Lawine da in weiß der Geier wo, die sind jetzt alle gerettet worden, ne? Die hatten auch ihr Weihnachtswunder. Ja, das waren, ich glaube, 20 Leute oder so, oder 10 sind da verschüttet worden. Dann haben sie einen raus oder zwei rausgekriegt. Dann haben sie mit 200 Leuten gesucht. Und dann hatten sie alle bis auf 2. Aber die haben sie dann auch irgendwann noch gefunden. Insofern Glück gehabt. So an Weihnachten, da macht sich das prima. Ja. Welcher Baum? Jetzt sehe ich's. Hat sich bewegt. Ja. Vorsicht, Matschhaufen. Ja, wir sind jetzt im Schlosspark. Alles recht feucht hier. Aber es gibt ein Eichhörnchen. Ist doch schön. Was ein Gematsche hier, Igitt. Schön ist anders. Bitte? Ja, das ist so ein ADHS-Piepmatz. Dreht komplett frei. Muss man ein bisschen Ritalin ins Futter mischen, dann wird der ruhiger. Oder Valium. Und da hat jetzt einer Musk auf die Bank gesprüht oder was soll der Scheiß denn? Ah, die Lennefer hat mal Wasser. Die Laterne haben sie mal richtig kaputt getreten jetzt. Ja. Keine 2 Meter weg sind hier Meisen im Gesträuch. Die sind komplett unbeeindruckt, dass wir hierher gehen. 3 Stück. Und die schnäbeln sich da irgendwas ab. Ob da Viecher dran sind, keine Ahnung. Ja, scheint ihnen aber zu schmecken. Ja, hier ist so ein bisschen Vogellärm, als hätten wir Frühling. Aber die Temperaturen sind ja auch so. Aber nichts los im Park. Eisfläche ist weg. Enten sind wieder drauf. Auf dem Teich. Schön, ne? Wie sie da so als Pulk. Ja, die müssen jetzt erstmal abspülen, weil die ganze Zeit in der Kläranlage schwimmen, ist ja auch nicht so. Kurzes Gastspiel. Still ruht der See. Aber hier schwimmen Schaltafeln im Teich. Das ist. Die Enten dümpeln. Enten dümpeln in Tümpeln. Stillleben wäre es, wenn sie mit den Paddelfüßchen nach oben schwimmen. Köpfchen tief im Wasser. Hier liegt schon wieder so eine Schaltafel. Das ist jetzt die dritte. Wahrscheinlich der Einstieg auf das Eis. Ja, so tief ist das Ding ja auch nicht. Nur wenn du hier einbrichst, hast du ja das Problem, steckst du wahrscheinlich bis zu den Knien in irgendeinem Schlick unten in diesem Modder und der hält dich ja fest wie Moor. Da kommst du ja nicht mehr weg. Da muss ich mit dem Kran rausziehen. Bei Nässe Rutschgefahr. Liegt halt mal ein Baum mitten im Weg, ne? Die Straße letztens auch. Zur Arbeit gefunden. Der Rest ist Leitplanken geknallt. Ja, für mich ist jetzt natürlich die Frage, wo ist der Rest von dem Baum? Da oben abgebrochen, ja. Hatte man ja mal Glück. Voll morsch. Morgen. Frohes Fest. Na du. Hm? Ja, wir dürfen uns nicht ausruhen. Hm? Wenn wir uns ausruhen, dann fängt er an zu bellen. Der will weiter, ne? Der will weiter. Ja. Tschüss. Danke. Ich meine, wenn du so einen Hund hast, der dir verbietet, dich auszuruhen, musst du ja fit bleiben. Ist doch Montag und keiner sagt was. Wie Montag und keiner sagt was? Es ist doch heute Montag. Ja, weiß ich. Ja, ich aber nicht. Du solltest einfach Esel und Teddy Podcast hören, dann wüsstest du, wann Montag ist. Der kommt nämlich immer montags raus. Wenn ich wüsste, dass Montag hier ist. Nee, das macht ja dein Podcatcher dann automatisch. Und dann siehst du, oh, eine neue Esel- und Teddy-Episode. Dann muss ja heute Montag sein. Aber was ist denn daran, dass Montag ist? Montag starten immer die neuen Wochenendausforderungen. Ah. Ich habe jetzt 4000 Blumen gepflanzt, ohne dass die in diese Herausforderung mit einfließen. Weil ich da nicht beigetreten bin. Das ist ja dumm. 4000 verschenkte Blumen. Das ist ja echt dumm. Ja. Und da kann man nicht Dienstag beitreten. Kann man, aber dann zählen auch dann die 5 von Montag nicht an. Ah. Wäre ich zu Hause beigetreten und dann losgelaufen, wären die 4000 jetzt dabei. Ja, so ist das. Ein essentielles Problem. Ich denke eher Luxusprobleme. Nein, sie zählen. Das also doch kein Problem. Zählt vielleicht der Tag. Ist aber neu. Wenn du Montag beitrittst, vielleicht hast du ja Glück. Ist das ein deutsches Spiel oder ist das amerikanisch? Niantic. Auf Ingress basiert. Heißt? Nicht deutsch. Na, vielleicht sind die in der Zeit hinterher und du hast noch Glück gehabt. Ja, aber die Schritte zählen nicht. Aber Hauptsache die Blumen nicht schon. Ist der Weihnachtsmann weg? Ja, die Weihnachtsmann. Heute ist 2. Weihnachtstag. Ja, kommt aber in der Nacht von Heiligabend auf erst die Weihnachten. Ach so. Und dann ist der weg. Aha. Fall nicht hin, ne? Moin. Guten Morgen. Das ist der Podcaster ohne Mikro. Vielleicht hat er so ein, Ding im Ohr. Kehlkopfmikrofon. Mhm. Ja, kann auch sein. Aber ich bin ja so gespannt. Auf die Krippe gleich. Ja, oder ob das jetzt in Pilzen liegt, ne? Das könnte ja auch noch sein. Dass einer dieses Glas oder eins dieser Gläser oder beide aufgemacht hat und die Pilze da drin verstreut hat. Und dann liegt das Kind in der Krippe in Hallimasch oder so. Oder in Pfifferlingen. Das ist dann schwierig. Aber wir werden sehen. Spannung steigt allenthalben. Aber den Selbstredner haben wir ja lange nicht mehr gesehen, ne? Wie jedes Jahr an zweiten Weihnachten schmurgelt mittlerweile Bambis Bruder in der Röhre. Schön in Rotwein, Bacon bedeckt. Das wird lecker. Das hat ja beim letzten Mal super geklappt mit diesem langsamen Durchgaren. War sehr zart und das machen wir heute wieder. Nur beim letzten Mal war einfach nur so ein Speckzeug drauf. Das war nicht so toll. Aber jetzt mit Bacon bedeckt, das wird bestimmt ein Fest. Ein Fest zum Fest, so muss das sein. Ich bin jetzt irgendwann eine ungefähre Uhrzeit. Ja, da kann ich dir nichts zu sagen. Erst wenn ich zu Hause bin, kann ich mal gucken, wo wir temperaturtechnisch liegen. Und dann kann ich mal den... Dreiviertelstunde vorher reicht. Haha, gut, ich kann es versuchen. Also, du machst doch wieder Nudeln, ne? Ja. Und die brauchen wie lange? Die für uns, die kochen schon die 10 Minuten. Okay. Bis das Wasser kocht, dauert halt was je nach Hitze. Gut, 10 Minuten. Ja, dann würde ich... Aber ich muss ja das Essen für K2 vorbereiten. Ja, aber ob das jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dauert, ist doch egal, oder? Eigentlich. Ich stelle den Ofen runter. Dann machen wir das so. Dann denke ich, bei 60 Grad sage ich dir Bescheid. Ja. Das ist dann noch eine Stunde. Und da weiß ich nicht, wie schnell der kommt, aber das kann ich dann einregeln. Weil das könnte dann eine Dreiviertelstunde, Stunde sein. Weil bei 65 kann ich eigentlich aufhören, weil dann zieht das noch ein bisschen nach. Und wir wollen ja zwischen 65 und 70 Grad sein. Kerntemperatur, dann ist alles schick. Dann ist das genau richtig, hoffe ich. Wir sind gerade am Johanneskapellchen vorbei. Gehen jetzt den kleinen Stichweg runter auf den anderen Waldweg. Und da genau am Knick ist die Krippe. Und die Krippe selbst ist noch da und es ist kein Hausrotschwanz drauf. Naja. Man kann nicht alles haben. Etwas schlammig. Und wir schauen und tatsächlich, da ist es. Und die Pilze stehen immer noch unten, wo wir sie hingestellt haben. Ja, nur der Schäfer, der scheint ein bisschen angefressen zu sein. Der guckt nämlich weg. Der ist plötzlich nicht mehr Mittelpunkt und nicht mehr im Interesse aller. Also, guckt da fort. Was ist denn da hinten noch drin? Keine Ahnung. Aber das mit dem Ochsen, das ist ja auch nichts, ne? Ich meine, das ist ja eher ein Kälbchen oder so. Schwierig. Holen wir uns mal die Gesamtszenerie. Also die Holzstückchen sind tatsächlich am Schimmeln. Die Schafe streckenweise auch. Das Feuer ist erloschen. Also es ist zumindest angekommen. Aber hinten dieser kleine Ochse, es ist ein relativ kleines Galloway, würde ich sagen. Und ein Galloway in Bethlehem, naja, es ist schwierig. Jetzt müssten wir ja eigentlich noch am 6. Mal hier vorbeigehen, ne? Um zu gucken, ob die Heiligen Drei Könige auch da sind. Und ob es Lammragout im Kessel gibt. Oder Köche, man weiß es nicht. Irgendwie habe ich diese Krippe auch mal festlicher in Erinnerung. Kann das sein? Ich müsste mal die Bilder der letzten Jahre checken. Also beim ersten Mal war die schöner, definitiv. Was sagst du? Ja. Also erfahrungsgemäß, wenn du mit dem Schirm mit der Spitze nach vorne drehst beim Tragen und dir kommt ein Auto entgegen, halten die automatisch mehr Abstand. Weil so ein Griff macht wahrscheinlich nicht so starke Kratzer wie so eine metallene Schirmspitze. Ach, nächstes Auto probieren wir nochmal aus. Klappt super. So viel Abstand haben die noch nie gehalten. Oder mit Trekkingstöcken, ohne Gummi vorne dran. Hartmetallspitze, das kommt gut. Argumentativ. Ich meine, der Schirm war der schwächere Verkehrsteilnehmer, oder? Ja, solange er an mir dranhängt, schon. Und es heißt nicht die Schirmin, also war es ein Verkehrsteilnehmer. Der Schirm. You know? Nein. Nein. Auch so, danke. Ja. Ja, auch in Firmen, diese Prozession, wenn dann irgendwelche Leute dann ihre Jahresabschlussrunde gehen, weißt du, dann, wir hatten da einen, der ging da die ganze Zeit mit einer Keksdose durch die Gegend so und musste jedem frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch und dann konnte man sich einen Keks nehmen, wenn man wollte. Ich hatte eine Maske auf. Ich bin ja gefühlt der Einzige in der Firma, der eine Maske trägt und der andere, der auch noch eine trägt, der ist ja schon Weihnachtsurlaub gewesen und da kann ich ja schlecht essen. Ja, wollte ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, dieses, da wird wieder so ein kompletter Tag irgendwie damit vertrödelt, einmal so rund zu gehen und allen irgendwas zu wünschen. Ne? Man hätte ja was Sinnvolles tun können, ist ja Arbeitszeit, aber nee. Und genau so fängt diese Spießruten dann wieder an. Wenn jetzt Neujahr ist, ne, dann kommen sie alle mit frohes neues Jahr. Ja, so froh wird das nicht werden. Nee, weil sie tragen ja alle keine Masken. Aber egal. Klappt. Dreimal hintereinander. Ja, Hattrick. Ich hab den Spazierschirmkniffel. Nee, und dann kommt jeder mit frohes neues Jahr. Und die gehen mir ja schon das ganze Jahr über fast auf den Sack. Du siehst morgens Menschen, ne? In der Firma und wünscht ihnen guten Morgen. Tun die auch. Dann, keine 5 Stunden später, ist Mittagspause. Mahlzeit. Jeden, den du triffst, Mahlzeit. Wir haben uns schon gesehen. Wir müssen uns nicht 57 Mal am Tag grüßen. Ja, einmal mehr schadet ja nicht. Oh Gott, geh sterben. Echt, das nervt so dermaßen hart. Weißt du, du stehst auf dem Scheißhaus, wäschst dir gerade die Hände, kommt einer rein. Mahlzeit, wenn's schmeckt. Echt, das ist so diese... Ja, es gibt eigentlich nur einen Moment, an dem man Mahlzeit sagen kann. Nee, wenn einer 5 oder 10 Minuten zu spät kommt und man ihn dann mit Mahlzeit darauf hinweist, dass ja eigentlich schon fast Mittag ist, dann, da macht das alles wieder Sinn. Aber so, nein, so nicht. Aber ja, ich meine, wenn du so ein verschrobener, alter, schrulliger Mann bist, ist das schwierig. Selbstverständlich macht man sich mit solchen Ansichten nicht sehr beliebt. Aber ich gehe ja dahin, um zu arbeiten, nicht um Freunde zu finden. Und wenn die damit nicht klarkommen, ja, kann ich leider auch nichts dran ändern. Wir sind ja sowieso immer alle so, ja, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Ja, aber wenn es dann darum geht, wenn mal einer so ein bisschen... nee. Ja, das ist schwierig dann, ne? Da haben sie dann plötzlich ein Problem. Aber naja, dafür habe ich dich ja. Du nimmst mich ja so, wie ich bin. Notgedrungen. Wenn ich zwischendurch mal Kontra gebe. Das darfst du ja machen. Dafür liebe ich dich ja. Endlich mal einer, der sich was traut. Hat ja 20 Jahre gedauert. Ach ja. Nee, die Familie, das ist es eben. Ne? Die Familie, ist, das sind die, die... Das hat doch hier der, wie hieß er denn noch, der... Florian Schröder Show. War der Friedmann. Und der Friedmann hat gesagt, ne, so Familie ist ja... Das Einzige, wo du so sein kannst, wie du bist und die dich auch so nehmen, wie du bist. Und da ist dein, ne, da kannst du alles sagen, alles machen so quasi. Und ja, die lieben dich trotzdem. Ne? Das ist so Familie wie so ein Hund. Also das ist jetzt meine Interpretation. So ein Hund, der liebt dich ja auch, wenn du den nicht jeden Tag verprügelst. Was hat der denn hier gekriegt? Currywurst oder was? Nee, Mann. Schappi. Schappi? Mhm. Mhm. Also hier ist wirklich eine hell sandfarben strahlende Wurst, also vom Hund. Nein, und passt ja jetzt auch zum Thema, ne? So. Aber das ist ja auch so. Alle anderen so oberflächlich oder spielen die was vor oder bla bla bla. Aber die Familie, wenn es denn eine gescheite ist, da ist es dann schick. Und ich habe ja das Glück, ich habe ja keine Familie, bei der es Weihnachten diese Tragödien gibt, von wegen, da muss dann der Krankenwagen kommen oder der Bestatter oder die Feuerwehr. Nee, nee. Bitte? Wird für die Familie Spenden gesammelt. Für welche? Wir hörten, dass das Haus abgefackelt ist. Ah. Ja. Das war auch so ein Ding. Wir hatten gerade so Bescherung am 24.12., wer hätte es gedacht. Und da hörten wir die Feuerwehr. Erst war Sirene, dann Feuerwehr. Und da ging es richtig ab, ja. Und wie man jetzt hört, ist in Hartegasse, unweit von hier, es gehört mit zur Gemeinde, ein Haus abgebrannt. Heiligabend, kannst dir nicht ausdenken. Und da wird jetzt wohl gesammelt, wie die Holde sagt. Muss man auch mal was dabei tun, ne? An Weihnachten echt scheiße. Ich meine, ist generell scheiße, aber an Weihnachten ist es ja noch beschissener. Mit ein bisschen Pech weißt du noch nicht mal, was du gekriegt hättest, weil das alles noch verschmuggelt, bevor du die Päckchen aufmachen kannst. So. Ja. Ja, es ist schon Mist. Aber ich wollte irgendwas anderes gesagt haben. Familie. Ja, Familie, weiß ich, aber Hartegasse, Feuer. Ich hab's vergessen, ich komme nicht mehr drauf. Heute spielt auch überhaupt niemand. Wie sind wir drauf gekommen? Nein, wie sind wir drauf gekommen? Ich habe dann irgendwas gesagt von wegen mit Wasser. Ja, aber warum? Wenn Familie, wenn Krise ist und wenn Krise ist, sieht man. Ja, weiß ich ja. Aber es muss ja irgendeinen Satz gegeben haben, der dich getriggert hat, dass du das gesagt hast. Und wenn ich den Satz wieder habe, habe ich auch den Faden wieder. Ja, deswegen brainstorme ich gerade, worüber wir sprachen, was ich sagte. Und wie auch immer, es ist doppelt doof, weil den einen fackelt das Haus ab und die es löschen, die haben ja dann auch nicht viel mit Weihnachten. Ne? Erstmal. Wir sprachen davon. Ja. Ja. Wobei, also Sirene ging ja nicht. Das ist dann wohl eher was anderes. Entweder Unfall oder Notarzt. Kann ja was Normales sein, so Herzinfarkt. Ich habe zumindest keine Kerzen an. Wir haben ja nur einen zu Hause. Der wird ja den Rauchmelder wohl hören. Obwohl, der hat Korken in den Ohren, der bügelt. Solange er nicht schläft. Ich wollte was erzählen. Da habe ich, nee, ich hatte letzte Woche hatte ich irgendwas und das könnte ich jetzt weiter erzählen, aber verdammt, es war nicht die Krippe, es war auch nicht die Familie. Evangelische Kirche, die Jubilate-Kirche in Lindlar. So läutet sie. Ja, obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist ja egal, weil wenn ich das ja nachher zum Schneiden höre, ne, vielleicht fällt es mir dann wieder ein, dann kann ich es ja normal reinsprechen. Das ist ja interessant. Also so DSGVO-technisch. Hier steht ein Fahrschulauto und hinten auf der Heckablage, da steht irgendwas von Notfalltraining-Termine. Und dann ist da von einer Zahnärztin eine Rechnung drin. Und dann ist da ein Rezept für die Medikamente. Ich lese das jetzt mal nicht vor. So unglaublich. Und dann wundern sich die Leute. Das zum Thema DSGVO. Ho, ho. Die Gummersbacher Dienstsiegel auf Kennzeichen, die sind so schlecht qualitativ, die laufen irgendwann nach kürzester Zeit so braun an und gammeln ab. So, wir haben jetzt 10:45. Hier brennt auch noch überall Licht. Das ist dieses Energiesparen, gilt nicht für Lindlar. Der Rahmen hier ist auch nicht sehr dicht, ne? Für die Busfahrpläne. Naja, aber wenn der Busfahrplan jetzt komplett durchweicht und dann irgendwann schwarz schimmelt, dann ist das ja auch nicht unbedingt Anspruch. Du weißt schon, dass wir hier eigentlich sehr viele alte Menschen wohnen haben, die alle weder ein Smartphone noch eine OVAG-App haben. Und selbst wenn, könnten sie es nicht bedienen. Ja, das war nicht nötig, danke. Hä? Dann wieder diese Leute, die zu nett sind. die alten Leute. Genau. 90% aller über 80-Jährigen in Oberberg fahren Auto oder haben ihren Führerschein noch. Aber war klar, es ist wie damals in der Schule. Immer wenn ich den scheiß Schirm mit hatte, regnet es nicht. Ich hätte ihn zu Hause lassen sollen. Ja, aber für den Test war es schön hier. Hatte was. Gestern hatte ich ihn mit und habe ihn gebraucht, heute habe ich ihn mit und habe ihn nicht gebraucht. Ja, ich habe ihn zumindest gebraucht für die entgegenkommenden Fahrzeuge. Nicht unerwähnt lassen möchte ich das Gemeinschaftsprojekt mit Frank, Nachhall aus ehemals. Da sind wir bislang über die Nullnummer noch nicht herausgekommen. Das Wetter ist derzeit zu grottig und Frank geht es leider nicht so prächtig, wie es müsste. Zudem will Gutding Weile haben und Gesundheit geht vor. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und vielleicht der beste Moment, diese Konserve zu beenden. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 122 vom 31.12.2022. Ich wünsche euch allen ein gutes, gesundes Jahr 2023 und danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen.